Kundgabe 1358. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.03.1940. Erlösungswerk. Geistige Wiedergeburt. Es weilet ein himmlischer Freund in deiner Nähe und sucht sich dir gedanklich mitzuteilen. Alle Gaben des Geistes müssen in Liebe dargeboten und auch in Liebe empfangen werden. Und sein Bemühen geht nun dahin, einen recht innigen Kontakt herzustellen, auf das er sich dir ungehemmt mitteilen kann. Er ist dir vom Vater zugesellt, als dein Begleiter für die Erdentage, und betreut dich daher stets und ständig. Seiner Fürsorge hast du es zu verdanken, dass sich dein Wille dieser Aufgabe zuwandte. Und nun versucht er unermüdlich, dich zur Annahme dessen zu veranlassen, was dein Herz noch nicht gänzlich aufgenommen hat. Den Willen hast du zwar, doch es fehlt dir noch das Verständnis für eine der wichtigsten Glaubenslehren, die nur schemenhaft dich bisher berührt hat, jedoch in aller Tiefe erkannt werden muss. Es lässt der Herr dir nun Kunde zugehen durch deinen dir innig verbundenen, jenseitigen Lehrmeister. Lichtlos ist der Zustand eines Wesens, das unerlöst ist. Denn Erlösung ist Befreiung aus der Dunkelheit. Erlösung ist Befreiung des Geistes aus den Fesseln. Und Erlösung ist geistige Wiedergeburt. Erlösung ist der Zustand des Freien gegenüber dem Zustand des Gebundenen. Alle Schuld auf Erden drückt den Menschen nieder zu einem belasteten Wesen. Jede Sünde fesselt den Menschen immer mehr an die Erde, an das Gebannte. Jesus Christus aber hat die Menschheit von der Sündenschuld erlöst, das heißt, er hob den gebannten Zustand der Menschen auf. Er nahm gleichsam diese Verbannung auf sich und gab sich selbst dafür als Sühneopfer hin durch seinen Tod am Kreuze. Das Erlösungswerk ist sonach das größte Werk der Barmherzigkeit. Es wurde dem Menschen dadurch möglich gemacht, den gebannten Zustand verlassen zu können durch seinen Willen. Es wurde ihm freigestellt, sich zu befreien daraus oder ewig unter dem Druck der Sündenlast zu leben. Sein Wille allein genügte, sich zu erlösen aus jeglicher Fessel und in Lichtsphären eingehen zu können, während zuvor der Mensch ohnmächtig war und die unermessliche Schuld, die auf ihm lastete, weitertragen musste, bis der göttliche Erlöser sich auch dieser Seelen erbarmte und durch seinen Tod auch ihnen die Freiheit gab. Nun verlangt die christliche Lehre jedoch ein volles Eingeständnis der eigenen Schuld, bevor die Gnade des Erlösungswerkes diese Schuld tilgen könne. Es muss der Mensch zuvor seine Sündhaftigkeit erkannt haben. Er muss um seinen trostlosen Zustand wissen, um auch die göttliche Erbarmung würdigen zu können, die sich nun bereit erklärt, jene Sündenschuld zu tilgen. Es muss der Mensch in der Erkenntnis seiner Sündenschuld die Gnaden des Erlösungswerkes erbitten und also bewusst sich in den Kreis derer stellen, für die der Herr am Kreuz gestorben ist. Seine Seele muss wollen, dass sie frei werde und den himmlischen Erlöser bitten, sich auch ihrer angenommen zu haben. Sie muss fernerhin in der Erkenntnis ihrer Schuld sich lossagen von allem Bösen und ein Leben in gottgefälliger Weise zu führen, bestrebt sein. Sie muss um Gnade bitten und also bewusst das Erlösungswerk des Herrn in Anspruch nehmen. Amen.